Kontext 21. Der imperiale Krieg, Geostrategie am Balkan. Eine Sendung von Stefan Gregert und Robert Zeuchling. Der NATO-Luftkrieg gegen Jugoslawien ist beendet, der Kriegszustand am Balkan damit noch lange nicht. Die Zerstörung Jugoslawiens ist so gut wie abgeschlossen, die Gründe dieser Zerstörung bleiben so unklar und umstritten wie zu Beginn der NATO-Bombardements. Nie zuvor waren die Gründe für einen Krieg so unklar und nie zuvor wurde von dem, was man noch vor einigen Jahren die Öffentlichkeit nannte, so wenig nach Gründen gefragt. Auf der Seite der Kritiker und Kritikerinnen werden auf breiter Linie Bemühungen unternommen, rationale, ökonomische oder politische Motive für den Krieg offenzulegen. Andererseits erheben sich kritische Stimmen, die die Kategorie Interesse zur Erklärung von Kriegen am Ende des 20. Jahrhunderts schlechthin für obsolet erklären. Für sie stellt sich der Krieg als unberechenbar gewordene Raserei einer Gesellschaft dar, die gerade an der zunehmenden Unmöglichkeit positiver, wirtschaftlicher oder politischer Interessen, an ihrer zunehmenden Unfähigkeit zu rationalen Entscheidungen, irre geworden ist. Wir werden in loser Folge versuchen, exponierte Positionen in dieser Diskussion vorzustellen. Hannes Hofbauer, Verleger und Autor in Wien, gehört zu jenen, die sich der Ausforschung, Darstellung und Kritik der Interessen, die auch zum jüngsten Krieg am Balkan geführt haben, widmen. Als Ergebnis dieser Bemühungen legte Hannes Hofbauer jüngst ein von ihm herausgegebenes Buch vor, das den Balkan in einer sehr weit gefassten historischen Perspektive als Schnittfläche von Großmachtinteressen, vom byzantinischen bis zum Brüsseler Imperium darstellt und auch den jüngsten Krieg gegen Jugoslawien in diesen Erklärungszusammenhang einordnet. Der Titel des Buches: Balkankrieg, die Zerstörung Jugoslawiens. Die Autoren des Buches bemühen sich um eine zusammenhängende historische Darstellung, aus der der jüngste Krieg und die aktuelle Situation am Balkan verständlich werden sollen. Also wir betrachten den Raum in diesem Buch Balkankrieg, die Zerstörung Jugoslawiens in einer historischen und weltsystemischen Sicht, wie wir das auch am Buchdeckel hinten so kurz zusammenfassen. Das heißt, der Versuch einer Zusammenschau interner und externer Faktoren für die Krise und für den letztlichen Krieg, den vierten Balkankrieg, wie Wolfgang Geier das bezeichnet. Während die Rezeption westlicher Politiker und Journalisten mehr oder minder einen Erklärungszusammenhang nur dort herstellt, wo es ausschließlich um interne Faktoren geht, die da sind, die Krise des Sozialismus, die Krise des Selbstverwaltungssozialismus hat in der Folge ein nationales Erwachen gebracht. Sezessionswünsche sind aufgetaucht, zwecks Überwindung dieser Krise. Und praktischerweise konnte man dann auch dieses nationale Erwachen vom Westen aus sehr eindeutig zuordnen. Und zwar in ein positives nationales Erwachen und ein negatives nationales Erwachen, eine sympathische Annäherung an die nationale Frage und eine verdammenswerte Annäherung an die nationale Frage dieser erwachenden Nationen eben. Die Benennung dieser sympathischen Version wurde nicht zuletzt auch von den Grünen mit initiiert mit dem Begriff nationale Selbstbestimmung. Thank you. Kritik übt der Herausgeber zunächst am offiziellen politischen und journalistischen Diskurs, der die bestehenden Großmachtinteressen ignoriere oder leugne. Die Beschränkung auf die inneren Krisenfaktoren, inklusive deren Zuordnung, wie ich sie eben kurz beschrieben habe, stellt ausländische Einflussnahmen a priori in Abrede, was so viel bedeutet wie, es werden Großmachtinteressen nicht wahrgenommen im westlichen Diskurs. Für die Vergangenheit zwar sehr wohl, da ist es klar, also wie das auch Karl Faser beschrieben hat, die verschiedenen Zentren der Welt, Westrom, Byzanz und Venedig für das frühe Mittelalter, später dann Moskau. Das ist klar, aber für heute wird eigentlich diese externen Faktoren, wird die Diskussion darüber weitgehend verweigert, und das scheint mir einer der Hauptgründe für die große Diskrepanz in der Wahrnehmung dieses Krieges zu sein, die Diskrepanz, die zwischen der herrschenden Rezeption ist und einer kritischen Rezeption, muss nicht unbedingt eine linke Rezeption sein, meiner Meinung nach. Das Buch Balkankrieg berichtet über dieses Zusammenspiel oder über dieses Kräftespiel von internen und externen Faktoren. Also wir sind sehr wohl uns alle bewusst, und auch in meinem Beitrag kommt das eigentlich immer wieder vor, in allen vier Kriegen dieses zehnjährigen Zusammenbruchs, dieser zehnjährigen Zerstörung, also dem slowenischen, dem kroatischen, dem bosnischen, dem serbischen, kosovarischen, wenn man so will, dass die internen Probleme mitverantwortlich für den Kollaps sind. Bleiben wir beim Kosovo, das Jahr 81, die großen Studentendemonstrationen nach dem Tod Titos, die brutale Repression der serbischen Behörden, die nach je nach Sichtweise 12 oder 200 tote Studenten auf den Straßen liegen gelassen hat, die Streiks der Bergwerkarbeiter in der albanischstämmigen Bergwerkarbeiter im Kosovo und so weiter, bis hin zu noch ins Jahr 1989 die Aufhebung, Teilaufhebung, Rücknahme der Autonomie des Kosovo. Also die internen Faktoren sind mehr oder minder unbestritten. Wichtig ist uns allerdings, und es ist auch notwendig, die Erkenntnis, dass diese Krisenerscheinungen instrumentalisierbar sind. Und diese Problemsicht unterscheidet, denke ich, eine kritische Rezeption von einer, die den herrschaftlichen Diskurs führt. Instrumentalisierbar durch das, was man heutzutage Global Players nennt oder was man früher Großmachtinteressen genannt hat. Die Interessen, in deren Dienst bereits seit mindestens 10 Jahren instrumentalisiert, intrigiert, erpresst und schließlich niedergebombt wird, sind zwar, folgt man Hannes Hofbauer, imperial wie eh und je, stellen sich aber nicht als groß angelegtes Expansionsvorhaben dar, sondern als zerstückelndes und höchst selektives Ausschlachten der übrig gebliebenen Restökonomien. Umso besser, wenn die von sich aus bereit sind, in möglichst kleinteilige, nationalistische Gebilde zu zerfallen. Ich orte 3 Interessenszugänge, was die westlichen Mächte, USA und Europäische Gemeinschaft, Europäische Union später, für diese letzten 10 Jahre Zerfall Jugoslawiens betrifft. Eine ökonomische Interessen, ich werde auch zuordnen, denn der jeweiligen Großmacht, geopolitisch-militärische Interessen und kulturell-gesellschaftliche Interessen. Die ökonomischen Interessen kann man vielleicht am besten so erklären, dass im Zuge der fortschreitenden Integration in die Europäische Union Fliehkräfte an ihren Rändern entstehen, schon allein aus der Tatsache, dass der Rand, also die Peripherie, wie Karl Kaser das beschrieben hat, in das Zentrum strebt, an der Integration teilhaben will und die Europäische Union, also dieses Zentrum, ihre Position sehr gut und sehr wohl zu nützen weiß, um die wirtschaftlichen, ökonomischen Filetstücke dieser in der Regel multinational und multikulturell verfassten Randgebiete herauszubekommen und sich peripher und sich selektiv diese Gebiete zu integrieren. Ich erinnere nur daran, dass in diese erste geplante Aufnahmerunde in die Europäische Union, mittlerweile sind ja auch diese 6 Länder wieder zurückgestuft worden auf die Ebene Rumäniens, und uns wird zwar weiß gemacht, also es sei umgekehrt, aber man darf sich da, glaube ich, keine Illusion hingeben. Also aus diesen ersten 6 Teilnehmern, wo Gespräche geführt werden, sind ja 4 aus solchen multinationalen Zusammenhängen herausgesprengt worden. Estland, Slowenien, Griechisch-Zypern und die Tschechische Republik. Also 4 von 6 bestätigen eigentlich diese wirtschaftliche Filetstücke, dieses Herausbrechen von wirtschaftlichen Filetstücken, diese Position. Für Jugoslawien heißt das, dass die heftigsten Unterstützungen aller Sezessionsbewegungen sofort durch die Europäische Union, schon in dem Jahr 1989-90, wo es ruchbar wurde, und 91 insbesondere, stattgefunden hat. Zuerst natürlich in Slowenien, wo ich eine Zahl zu Karl Kaser ergänzen kann, wenn er gesprochen hat von Entwicklungsgefällen zwischen Ost und West, dann ist auch allein innerhalb Jugoslawiens das Entwicklungsgefälle zwischen Slowenien und dem Kosovo beträgt 1 zu 8 im Jahre 1990 statistisch. Also wenn man sich vor Augen hält, dass es im 18. Jahrhundert 1 zu 2 zwischen Westrom und Byzanz war, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es jetzt 1 zu 8 auch in einem relativ kleinen Raum, nämlich dieser jugoslawischen Föderation, dieser jugoslawischen Republik gewesen. Ja, in Slowenien bediente man sich vom Westen einer kleinen antimilitaristischen, sehr sympathischen Gruppe um die Zeitschrift Mladina mit Janez Janša an der Spitze und hat sie sozusagen zum Nationalslowenentum bekehrt, wenn ich das ein bisschen überspitzt formulieren darf, und hat letztlich Janez Janša zum Rüstungsminister des ersten nationalstaatlichen Slowenien erkoren. In Kroatien wiederum war die Figur des Franjo Tudjman entscheidend. Über die brauche ich nicht allzu viel zu sagen, außer dass es symptomatisch ist, dass erst nach seiner Pflichterfüllung für die Zerstörung Jugoslawiens Kritik an Antisemitismus, seiner diktatorischen Politik und so weiter auftaucht. Bis ins Jahr 1995, wo er im Schatten dieser westlichen Gnade mit den 2 Aktionen Sturm und Blitzgewitter Gebiete ethnisch gesäubert hat, war davon nichts zu bemerken. Die wirtschaftliche Begleitmusik dieser Sezessionen war einerseits nationale Torpedierungen für das Gesamtjugoslawien, die kamen eigentlich von allen Republiken. Slowenien hat schon ab dem Jahr 1990 keine Zolleinnahmen mehr abgeführt. Umgekehrt hat Serbien slowenische Waren boykottiert. Kroatien hat eine Art Exportsteuer für Öl und Gas eingehoben, das aus Rijeka in die Binnenrepubliken Bosnien und Serbien gekommen ist, und so weiter und so weiter. Der Erfolg der Sieger erscheint so schäbig, wie die Sieger die Unterworfenen immer schon dargestellt haben. Der vorläufige Schlusspunkt dieses ökonomischen Standortes ist eigentlich der Stabilitätspakt, der in Sarajevo im Sommer dieses Jahres geschlossen wurde und der, wenn man so will, zur weiteren Kolonisierung dieses Raumes beiträgt. Ganz kurz, was wird darin ausgesagt in diesem Stabilitätspakt oder wohin entwickeln sich die einzelnen Regionen? Slowenien wird aufgefordert, bezüglich seiner Privatisierungen Neuverhandlungen einzugehen, weil die Privatisierungen in Slowenien mit diesen Workers- und Management-Buyouts eigentlich die falschen Eigentümer erlangt haben, nämlich slowenische Kollektive oder slowenische Manager, slowenische Eigentümer und keine Eigentümer aus der Europäischen Union. Gegenüber Kroatien wird verstärkt Kritik laut an Altbekanntem, was ich zuerst schon gesagt habe, wegen seiner nun geringer werdenden Willfährigkeit. Es haben sich dort so ein System der 100 Familien in die Privatisierung geteilt. Bosnien ist so gut eigentlich ein Protektorat des Weltwährungsfonds und der Weltbank geworden. Dem Spanier-Westendorp ist jetzt Petric als hoher Repräsentant der internationalen Staatengemeinschaft gefolgt. Das Pouvoir dieses hohen Repräsentanten ist mehr oder minder grenzenlos. Er kann Parteien auflösen, TV-Stationen verbieten. Westendorp hatte sogar den Präsidenten Poplasen abgesetzt. Die Notenbank ist in den Händen des Währungsfonds und der Weltbank. Das gleiche die Finanz-, Geld- und Bankenpolitik, und zwar nicht aus einem Zufall, sondern in der Verfassung so verankert. Kosovo ist noch kolonialistischer direkt in ein militärisches Übungsgebiet umgewandelt worden, wo im zivilen Umfeld 35.000 Soldaten aus allen Herren Ländern, die sich daran beteiligen wollen, trainieren. Die OSZE ist unter die Fittiche der UNO geraten und die UNO unter die der NATO. Der ökonomischen Interessenslage, die ich eher der Europäischen Union zuschreiben würde, will ich gern gegenüberstellen auch die geopolitische, militärische Interessenslage des Westens. Und die ist eindeutig, meiner Meinung nach, durch die USA ins Spiel gebracht worden. Ihre ökonomische Vision oder ihre ökonomische Ausrichtung, Jugoslawien als Ganzes zusammenzuhalten, nicht zuletzt deshalb, um die Kredite, die ja hauptsächlich von US-Banken an Tito vergeben wurde, damit der wiederum gegenüber Stalin standhält, in den 50er und 60er Jahren vom gesamten Jugoslawien zurückzubekommen. Also das hat nicht geklappt. Das war spätestens im Juni 91, wie Baker in Belgrad war, schon abzusehen, dass das nicht klappt. Und daraufhin haben die Amerikaner auf die militärische Karte gesetzt. Und die gelang ihnen die Umsetzung eigentlich erst im dritten Krieg, also im Krieg, im Sezessionskrieg in Bosnien, als es 1994 gelungen ist, mit der Schaffung dieser kroatisch-muslimischen Föderation Fuß zu fassen, direkt in der Politik dieses Raumes. Thank you. Ein weiteres, möglicherweise sogar das wichtigste Interesse am Balkankrieg bezieht sich nicht auf die ökonomische Beute in den niedergeworfenen Ländern, sondern auf die symbolische, ideologische Beute in den kriegführenden Zentren. Das letzte Interesse, das auswärts in diesen Raum getragen wurde, aber es wiederum für den Westen eigentlich das spannendste und das katastrophalste, mit den katastrophalsten Auswirkungen, ist das kulturelle oder gesellschaftliche Interesse. Ich sehe, dass im Imperium, also im Zentrum, in dem wir uns bewegen und in dem wir leben, ein neuer Konsens einer neuen Generation gefunden wurde, ein neues Feindbild geschaffen werden konnte gegen den Barbarismus. Und dieser neue Konsens ist zum einen einmal, dass Krieg als politische Kategorie wieder machbar ist, dass er gewinnbar ist, dass er vermeintlich auch ohne eigene Verluste führbar ist. Und diese neue Kriegsgeneration, die zu Hause quasi digital am Fernsehschirm oder vor dem Internet diesen Krieg verfolgt, verwendet ideologische Schlüsselbegriffe, die sehr alt sind. Internationalismus, Solidarität und Menschenrechte. Sie spricht von der internationalen Wertegemeinschaft gegen das Barbarentum, meint damit die Kampfflugzeuge, die von Irgilit, Aviano, Amerika, US-Flughäfen, Deutschland, Großbritannien, Holland und so weiter aufsteigen. Und sie spricht von einer Solidarität oder beziehungsweise von einer mangelnden Solidarität, wenn man da nicht mitmacht. Wiederum die NATO bis zum Schlüssel, österreichischer Schlüssel, der diese Solidarität einfordert. Das heißt, es findet eine Neudefinition des Begriffs Solidarität im Zentrum statt, also gegen die Hungerleider, gegen die Barbaren. Und gut, zu schlechter Letzt wird ausgelotet eigentlich diese imperiale Solidarität mittels des Begriffes Menschenrechte. Seine Schwammigkeit bietet sich dafür ideal an. Nationale Repression und Vertreibung in Kroatien ist kritikwürdig. Nationale Repression und Vertreibung in Serbien ist ein Kriegsgrund. Das kann sozusagen keine Glaubwürdigkeit in dem Raum bewirken. Menschenrecht ist also vielfach teilbar, schon in der UNO im Jahr 76, als es bürgerliche und wirtschaftliche Menschenrechte ja auch offiziell als verschiedene Menschenrechte positioniert worden sind und noch mehr im NATO-Krieg, wie wir wissen. Die Tradition dieser Menschenrechte stützt sich übrigens auf die Vision des weströmischen Universalismus, der im Mittelalter sowas wie eine apostolische Mission gegenüber Orthodoxe und Islam durchgeführt hat und heute eben eine marktwirtschaftliche Zurichtung betreibt zwecks freiem Investment unter militärischer Kontrolle des Westens. Teilungen sind im Prinzip noch nicht abgeschlossen. Es steht bevor, möglicherweise ein Herausspringen Montenegros aus dem jugoslawischen Zwei-Republiken-Verband via Geldpolitik oder Währungspolitik. Auch die Vojvodina, in der Vojvodina brodelt es, dort ist die nationale Frage oder eine mögliche Etablierung einer Euroregion Subotica Sprengstoff genug, um in Zukunft einen möglichen Krieg auslösen zu können. Also es ist dieser Krieg noch nicht beendet. Die Sendung gestalteten Stefan Griegert und Robert Zöchling. Die Ausführungen von Hannes Hofbauer wurden bei der Präsentation des von ihm herausgegebenen Buches »Balkankrieg – Die Zerstörung Jugoslawiens« am 21. Oktober 1999 in der Grünen Bildungswerkstatt in Wien aufgenommen. Das Buch ist im Wiener Promedia Verlag erschienen. Die Musik zu dieser Sendung stammt vom Louis Clavier Sextett mit Auszügen aus den Stücken De Secret Enchanté und Usage de Faux von der CD Les Violences de Rameau. Ein Artikel von Hannes Hofbauer zum Thema dieser Sendung mit dem Titel Die Folgen des NATO-Krieges gegen Jugoslawien, eine Analyse der Interessenlagen, ist in Heft 399 von Kontext 21 erschienen und selbstverständlich auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.